Erst 14 Jahre später reiste ich zusammen mit Barnabas wieder nach Jerusalem und nahm auch Titus mit auf diese Reise. Zweiter, ich ging dorthin, weil Gott es mir gezeigt hatte, und erklärte den Leitern der Gemeinde meine Botschaft an die Nichtjuden. Dritter, obwohl mein Begleiter Titus ein Grieche war, wurde er von niemandem gezwungen, sich nach jüdischer Tradition beschneiden zu lassen. Vierter, das war wichtig, weil sich einige falsche Brüder eingeschlichen hatten, um unsere Freiheit in Christus zu beobachten und uns zu unterdrücken. Fünfter, wir gaben ihnen jedoch keinen Augenblick nach, damit die Wahrheit des Evangeliums für euch und euren Glauben erhalten bleibt. Sechster, die angesehenen Leiter der Gemeinde gaben mir keine neuen Vorschriften, denn Gott achtet nicht auf das äußere Ansehen einer Person. Siebter, im Gegenteil erkannten sie, dass Gott mir die Aufgabe gegeben hatte, den Nichtjuden das Evangelium zu verkünden, genau wie Petrus den Juden. Achter, denn derselbe Gott, der Petrus zum Apostel für die Juden machte, gab auch mir die Kraft für meine Arbeit unter den Nichtjuden. Neunter, als Jakobus, Petrus und Johannes meine Gnade sahen, reichten sie uns die Hand als Zeichen unserer Gemeinschaft und Zusammenarbeit. Zehnter, sie baten uns nur darum, dass wir an die Armen denken sollten, was ich auch immer mit großem Fleiß getan habe. Elfter, als Petrus jedoch nach Antiochia kam, musste ich ihn öffentlich kritisieren, weil sein Verhalten in dieser Situation eindeutig falsch war. Zwölfter, bevor einige Männer von Jakobus kamen, aß er mit den Nichtjuden, doch danach zog er sich aus Angst vor den Juden zurück. 13. Auch die anderen jüdischen Christen verhielten sich so heuchlerisch, dass sogar Barnabas von ihrem schlechten Beispiel mitgerissen wurde. 14. Da sie sich nicht an die Wahrheit hielten, fragte ich Petrus vor allem, warum er Nichtjuden zur jüdischen Lebensweise zwingen wolle. 15. Obwohl wir als Juden geboren wurden und nicht zu den sündigen Völkern der Heiden gehören, wissen wir etwas sehr Wichtiges. 16. Ein Mensch wird nicht durch Gesetzeswerke gerecht, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus, an den wir nun fest glauben. 17. Wenn wir aber durch Christus gerecht werden wollen und trotzdem als Sünder gelten, wäre Christus dann etwa ein Diener der Sünde? 18. Das ist unmöglich, denn ich mache mich erst dann zu einem Schuldigen, wenn ich die alten Gesetze mühsam wieder aufbaue. 19. Durch das Gesetz bin ich für das Gesetz gestorben, damit ich von nun an allein für Gott und seinen Willen leben kann. 20. Ich lebe nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir, während ich mein Leben durch den Glauben an Gottes Sohn führe. 21. Ich lehne die Gnade Gottes nicht ab, denn wenn das Gesetz uns retten könnte, wäre Christus völlig umsonst für uns gestorben.